Halten wir fest. Bereits eine flüchtige Inspektion des Ortes liefert erste Hinweise auf die Bedeutung der dort bestatteten Person. Der prominente Platz korrespondiert bestens mit der besonderen Wertschätzung, die sich in den reichen Grabbeigaben widerspiegelt. Er würde wunderbar zu einer Frau von großer Ausstrahlung passen, die ihre Ruhestätte an einem so weithin sichtbaren Platz fand, dass sie den Menschen im Gedächtnis bleiben konnte. Eine zweite Verbindung zwischen ihr und dem Ort drängt sich auf. Die vermeintliche Schamanin besaß eine auffällige Krankengeschichte. Wie sehr die Fehlbildungen der Halswirbel ihr Leben beeinträchtigt haben, wird noch Gegenstand von Untersuchungen sein. Allein aber die bis in die Zahnpulper reichenden Löcher in den Schneidezähnen sind aufschlussreich. Nach Einschätzung des Anthropologen Kurt W. Alt hat sie mehrere Jahre mit wiederkehrenden Entzündungen und Schmerzen gelebt, ansonsten aber ihre Zahnproblematik im Griff gehabt. Bemerkenswerterweise gibt der Zustand ihres Skeletts keinerlei Gründe zur Annahme, dass es ihr gesundheitlich schlecht ging. Sie war erfahren, sich selbst zu verarzten. Sie kannte sich aus mit Schmerzstillung, Wundreinigung und Entzündungsbekämpfung. Vermutlich wird sie mit Heilmitteln experimentiert haben. Nimmt man nun die Prominenz ihres Grabes hinzu, können wir als erste Arbeitshypothese formulieren, wir haben es mit einer weithin geschätzten Frau zu tun, die über eine lange und allseits anerkannte Erfahrung als Heilerin verfügte. Sonst wäre sie weder für ihre Zeit so alt geworden noch so hochverehrt gestorben. Und da sollte es Zufall sein, dass sie an einem Ort der Heilung begraben worden ist? An einem Ort, der auch heute noch von Menschen aufgesucht wird, die sich Linderung ihrer Gebrechen erhoffen? Die Wirksamkeit von Sole bei Hauterkrankungen ist anerkannt. In vielen anderen Kontexten wird sie verwendet, wenngleich ihre Wirksamkeit da medizinisch umstritten ist. Es gibt nicht wenige Zahnärzte, die das Gurgeln mit Salzwasser als bewährtes, nämlich antibakterielles, entzündungshemmendes und schmerzstillendes Hausmittel empfehlen. Es gibt sogar Sole-Zahnpasta. Wir möchten das nicht überstrapazieren und hauen uns auf die Finger, um nicht vorschnell von einem Lourdes der Steinzeit zu orakeln. Aber allzu abwegig ist die Idee nicht, dass die Schildkrötenpanzer und Muscheln, die ihr so reichlich ins Grab mitgegeben waren, als Tiegel und Aufbewahrungsgefäße für Sole, Kräuter und Rindenpasten gedient haben. Sie wird sich nicht nur selbst verarztet, sondern auch anderen geholfen haben. Salz ist leider wasserlöslich, sodass wir nicht mit direkten archäologischen Hinweisen rechnen können.